Kundgabe 4021. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1947. Ungezweifelter Glaube der Diener Gottes. Schutzwall, Wahrheit. Ihr, die ihr den Menschen das Evangelium bringen sollet, ihr müsset euch fest an mein Wort halten und bedingungslos glauben, dass ich euch reinste Wahrheit vermittle. Denn so ich Diener auf Erden benötige zum Weiterleiten meines Wortes, das ich aus der Höhe euch darbiete, wähle ich mir solche Menschen aus, die wahrheitsliebend sind und daher durch ihren Willen zur Wahrheit den schlechten Kräften wehren, also ihrem Einfluss nicht unterliegen. Ich will euch zu Lehrern heranbilden, auf dass ihr eure Mission ausführen könnet und eure Mitmenschen in der Wahrheit unterrichtet. Also müsstet ihr als erstes reine Wahrheit von mir empfangen, solltet ihr solche weitergeben. Was also ist verständlicher, als dass ich selbst mein Wort schütze vor irrigen Zuleitungen, dass ich meine Diener auf Erden mit einem Schutzwall guter Wesen umgebe, die unwissenden Kräfte hindern, sich in die Gedanken meines Dieners einzuschalten. Die reine Wahrheit soll verbreitet werden und darum leite ich sie aus der Höhe, aus dem Reiche des Lichtes, zur Erde nieder, damit sie unverbildet denen geboten werden kann, die danach Verlangen tragen. Und also könnet ihr die Kundgaben aus der Höhe im vollen Glauben annehmen als reinste Wahrheit, denn sie gehen von mir aus. Und es ist mein Wille, dass sie weitergeleitet werden, weil die Zeit dem Ende entgegendrängt. Denn ich will die Menschen warnen und mahnen vor dem Kommenden. Ich will ihnen jede Möglichkeit erschließen, sich vorzubereiten, weil es plötzlich und unerwartet kommen wird, auch für die Wissenden. Und darum kündige ich ihnen an, dass sie viel Not und Trübsal zu erleben haben. Ich kündige ihnen an, in welchen Geisteskampf sie geraten werden, kurz vor dem Ende, wie sie als meine Bekenner standhalten müssen, wollen sie selig werden. Und ich kündige ihnen an, dass ich mich zuvor noch offensichtlich äußern werde, um noch die Menschen zu gewinnen, die schwach sind im Glauben oder unschlüssig, nach welcher Seite sie sich wenden sollen, so entscheid von ihnen gefordert wird. Es ist diese Äußerung die letzte Mahnung vor dem Ende, und unzählige Menschen werden das Leben verlieren. Doch meine Weisheit und Liebe hat es beschlossen seit Ewigkeit, weil ich den geistigen Tiefstand ersah, in dem die Menschheit sich am Ende befindet, und weil ich auch um die Wirksamkeit der Mittel weiß, die ich zur Anwendung bringe. Doch ich lasse die Menschen nicht ungewarnt und bereite sie also darauf vor, indem ich das kommende Geschehen ankündige, was ich getan habe seit Beginn dieser Erlösungsepoche durch Seher und Propheten. Und ihr Menschen sollt meinem Wort Glauben schenken und wissen, dass alles kommen wird, wie ich es euch verkündet habe. Ihr sollt wissen, dass der Tag sehr nahe ist und dass er einen Aufruhr bringen wird auf der ganzen Erde. Denn er ist zu gewaltig. Und er wird schwere Folgen nach sich ziehen für die Menschen, wo ich sprechen werde, laut und deutlich und allem vernehmbar. Ich will den Menschen helfen, den Glauben zu gewinnen an mich, die ohne Glauben dahinleben. Und ich will denen zur Stärke des Glaubens verhelfen, die schwach und unentschlossen sind, und darum kündige ich meinen Eingriff an, der in einer überaus großen Naturkatastrophe besteht, deren Folgen unübersehbar sind. Doch es ist die Zeit des Endes, und unwiderruflich wird auch dieses unwiderruflich herankommen in kürzester Frist. Und darum lasse ich kein Mittel zuvor unversucht, durch das ich noch Menschen gewinnen kann für mich, und ich beauftrage meine Diener, dessen eifrig Erwähnung zu tun, was durch mein Wort ihnen verkündet wird und lauterste Wahrheit ist. Amen.